Ein Einbrecher hockt im Kanal. Was? Der Fotograf ist im Kanal. Ja, Himmel, Herrgott, grüß dich, Dirk, noch einmal. Na los, steig auf. Aber geschwind. Wer ist im Kanal? Unten aber gurgelte Maletta, den Mund, die Augen, die Nasenlöcher voller Jauche. Und erst nachdem er schon etliche Male zurückgeplanscht war, gelang es ihm, die Leiter hochzusteigen. Was machen's denn da in der Senkrümm? Einbrechen wollte er. Durch die Falltür wollte er ins Haus schleichen. Ja, sowas gibt's denn das auch? Gendarmerie! Gendarmerie! Ja, halt's mal. Glaubst denn, wir wären nicht fertig mit so einem Stück Dreck? Und trat dabei Maletta ins Kreuz, sodass er kopfüber in den Kot fiel. Maletta begann auf allen Vieren wie ein Tier zu kriechen, schleifte sich vor durch den Torweg, erreichte die Straße, versuchte sich aufzurichten und rollte wie leblos in den Schlamm des Straßengrabens. Fräulein Jacobi hatte Maletta mitternachts heimkommen hören. Es roch im ganzen Hause wie auf einem frisch gejauchten Acker. Mittags sprang der Wind wie ein Tier aus dem Hinterhalt los. Der Wind, der schon den ganzen Vormittag gelauert hatte, und zog eine Gasse durch Schweigen, in deren Bereich er die Dachziegel abtrug. Die Holzarbeiter waren mit Rotschädel Vinzenz im Wald oben, und plötzlich schüttelte es den Rotschädel Vinzenz, und man hörte ihn fluchen, und er war plötzlich weg. Wir gehen den Rotschädel suchen. Dort steht er. Und so schnell der Wind gekommen war, so schnell war er auch wieder vorbei. Das war der dritte Schlag. Gestemmt gegen einen verkrüppelten Stamm stand Rotschädel Vinzenz, die Knie eingeknickt, als verrichte er gerade seine Notdurft. Und der Stumpf eines Astes ragte ihm rot aus dem Rücken. Am Mittwoch gab man Rotschädel Vinzenz das letzte Geleit. Danach saß man miteinander in der Traube. Alles auf Erden hat eine Ursache, gell? Ja. Entweder ist er mit einem Mal übergeschnappt oder es ist der Wolf gewesen. Eines ist klar, er ist vor irgendetwas davongerannt. Aber die Kleider, sein Janker, sein Hemd, die Sachen sind total zerfetzt gewesen. Genau, auf mich wird schon ganz schlecht. Kunststück, wenn er mitten durchs Gestrüpp rennt. Und der Ast stumpf, genau in den Bauch. Sowas kann doch nicht Zufall sein. Na, die Sache wird sich eben so verhalten. Er hat geglaubt, der Wolf ist hinter ihm drein und da ist er davon gerannt und hat sich erschossen. Jetzt hörst du schon einmal auf mit dem depperten Wolf. Ich hab seine Fährte gesehen. Wir haben schon einmal einen gehabt. Ja, im vorigen Jahrhundert. Die Wölfe sterben nicht aus. Die wechseln immer wieder über die Grenze. Aber damals hat er nur das Vieh zerrissen. Vor uns Menschen hat er damals noch Respekt gehabt. In der Nacht von Samstag auf Sonntag fand in der Traube der erste Faschingsrummel statt. Der sogenannte Hausball. Zu Fuß oder motorisiert, kostümiert oder unkostümiert kamen sie an. Der Matrose streifte gleichfalls durch die Ortschaft. Er hörte das Brüllen der Burschen, das Kreischen der Mädchen. Ein Haufen von Festgästen stürmte ihm rüstig entgegen. Er drückte sich sogleich in einen Torweg, um sich dem Humor der Bande zu entziehen. In diesem Torweg aber stand bereits ein stiller Bürger. Herr Unfreund? Zum Teufel, wer ist das? Ich bin's, Franz Zotter. Ich hab's in der Finsternis nicht gleich erkannt. Wissen Sie schon das Neueste? Nein. Gestern ist der Habicht ausgezeichnet worden. Er hat einen Orden für die Ergreifung des Mörders bekommen. Ach. Ich hab's in der Zeitung gelesen. Toll. Wirklich toll. Der Ball begann. Man hatte kaum zu tanzen angefangen, da passierte schon das erste Unglück. Im ganzen Landkreis fiel mit einem Mal der Strom aus. Nur immer langsam. Rosli ist eh schon die Lampen holen gegangen. Forstadjunkt Strauß beugte sich vorsichtig nieder und berührte mit der Wange eine Schulter. Die roch nach frisch geschrubbter, blonder Haut. Fräulein Jacobi? Ja? Wer ist denn das? Erraten Sie es nicht? Nein. Der Wolf. Ich komme Sie fressen. Mit samt den Kleidern? Nein, die ziehe ich Ihnen vorher aus. Er griff ihr von hinten unter die Arme, presste ihr die Daumen in die Achselhöhlen und da sie nichts dagegen einzuwenden hatte, umfasste er kühn ihre Brüste. Inzwischen lag Maletta bewegungslos auf seinem Bett, in der Hand das schwarze Buch des Lehrers und zerbrach sich gerade den Kopf über einen Artikel. Sie haben gewiss nicht bloß von Hörensagen, sondern aus untrüglicher Erfahrung zu viel Exempel, dass wir von unserer Meinung nicht abgehen können, dass der Satan auf dreierlei Art die Lycanthropos in seinem Netz halte. Erstens, dass sie selbst als Wölfe. Doch in diesem Augenblick erlosch das Licht. Bei dem Wort Wölfe war das Verbundnetz zusammengebrochen. Lycanthropos? Was bedeutet Lycanthropos? Das ist noch nie in einem Kratzer-Tressel vorgekommen. Wölfe? Was denn für Wölfe? Rosel hatte inzwischen Petroleumlampen gebracht. Fuchsenschneider spielte auf seinem bewährten Maurerklavier. Der Matrose aber war auf dem Weg stehen geblieben. Er tappte Richtung des Klanges zur Hinterseite des Gasthofs und lauschte dem seltsamen Jammer. Er sah ein zu ebener Erd geöffnetes Fenster. Dem Fenster entströmte Gestank. Der Raum war der Abtritt. Unweit des Fensters lehnte ein Rad. Da ging dem Matrosen im Dunkel allmählich ein Licht auf. So und nicht anders war es auch damals gewesen. In der Mordnacht. Auch damals war hier an der Mauer ein Fahrrad gelehnt. Rotschädel Vinzenz war auf den Abtritt gegangen, hatte hinter sich die Tür verriegelt. Dann war er durch das Fenster ausgestiegen und war dem alten Schreckenschlager nachgefahren. Einstweilen hatte sich Habergeier einen Gendarmen geschnappt, hatte diesen guten Zeugen vors Klosett geschleift und mit Rotschädel scheinbar ein Gespräch geführt. Und dies musste inzwischen auch Wachtmeister Habicht bekannt sein, der sich in der Stadt einen Orden anhängen hat lassen. Zur nämlichen Stunde hörte Maletta, dass man die Haustür aufschloss und wieder versperrte. Schleichende Schritte, aber es war ein doppeltes Schleichen. Er hörte von nebenan ersticktes Gelächter und fing abermals zu lesen an. Dass wir von unserer Meinung nicht abgehen können, dass der Satan auf dreierlei Art die Lycanthropos in seinem Netze halte. Dass sie selbst als Wölfe wirklich etwas verrichten, als ein Schaf holen. Dass der leidige Satan natürliche Wölfe etwas zu verrichten antreibt. Und drüben begann das Bett zu ächzen. Sonntagabend kehrte Habicht aus der Stadt mit seiner Auszeichnung zurück und den folgenden Morgen kurz nach 8 prellte der Lehrer ins Postenkommando herein. Was gibt's? Ich weiß nicht, aber ich glaube, man soll doch nachschauen. Ein paar Kinder behaupten, sie wären beim Ziegelofen dem Teufel begegnet und er hätte ihnen seinen Schwanz gezeigt. Donnerwetter. Was für einen Schwanz? Das ist es ja eben. Das müssen wir feststellen. Schober, hast du gehört, was der Herr Leitner gesagt hat? Nein, ich hab nichts gehört. Was ist denn geschehen? Pass auf, radl zum Ziegelofen voraus und schau nach, ob sich da einer herumtreibt, der was herzeigt. Der etwas herzeigt? Was soll er denn zeigen? Beeil dich, ja? Ich komm gleich noch. Schober eilte sich zum Ziegelofen zu kommen und trat wie ein Toller auf sein Fahrrad ein. Habicht schwang sich auch auf das Rad und kam an die Lehne des Berges heran. Da stand auf sein Fahrrad gestützt der Hilfsgendarm Schober und blickte den Hang empor. Wir werden einfach den Matrosen rufen. Wir bitten ihn, er soll zu uns herunterkommen. Herr Unfreund! Hey! Was ist denn geschehen? Wer blärt denn dort unten? Da kommen Sie herunter. Wir suchen einen Exhibitionisten. Und bitte schauen Sie ein bisschen im Gestrüpp nach. Der Kerl muss da irgendwo versteckt sein. Der Matrose kam durch das Buschwerk herab. Mit seinen Stiefeln glitt er wie auf Schlittenkufen durch den Lehm. Oh, der Berg schwitzt Dreck und Wasser. Dort oben der Hang ist ein einziger schmieriger Brei. Aber den Kerl, den habe ich nirgends gesehen. Der steigt wohl auch durchs Abtrittfenster ein und aus. Es handelt sich nicht um den Kerl. Ach so, da war der Kerl also nur ein Vorwand. Nein. Warten wir einen Moment. Er blickte aus dem Augenwinkel Schobern nach, der den Hang untersuchend sich langsam von ihnen entfernte, wobei er sein klapperndes Fahrrad neben sich herschob. Jetzt hören Sie zu. Ich will Sie nur warnen. Es scheint nun alles wieder ins Gleis zu kommen. Und da soll ich nicht die Ruhe stören, was? Ja, genau das wollte ich sagen. Ich gebe Ihnen also einen guten Rat. Vergessen Sie Ihr nächtliches Erlebnis auf der Brücke und auch alles, was Sie sonst vielleicht noch wissen. Und zerbrechen Sie sich fortan nicht mehr meinen Kopf. Man hat Sie ausgezeichnet. Allerdings. Haben Sie was dagegen? Zurück! Der Abhang kommt herunter! Und Wachtmeister Habicht sank mit beiden Röhrenstiefeln ein und konnte seine Füße nicht mehr rühren und hörte von oben ein Schmatzen und Gurgeln und Rülpsen, fühlte sich jedoch im gleichen Augenblick gepackt und mit einem gewaltigen Ruck aus den Stiefeln gerissen und so im letzten Augenblick befreit. Das hat geraten. Ja, das hat geraten. Ja? Was sagen Sie jetzt, Wachtmeister? Teufel. Ja, das ist er gewesen. Und mein Radl ist auch im Häfen. Und die Stiefel. Mitsamt meinen Plattfußeinlagen. Am nächsten Tag zu Mittag stieg der Matrose hinunter, um sich die Geschichte anzusehen. Er presste die Stirn gegen die Mauer der Ziegelei. Seine Hände tasteten zitternd über den Mörtel, als suchten sie Halt in einer zusammenstürzenden Welt. Und jetzt entdeckte er an dieser Mauer eine Menge kleiner Löcher im Verputz. Löcher, die nur von Gewehrkugeln herrühren konnten. Dann kam der 12. Februar. Es war wechselnd wolkig. Hilfsgendarm Schober öffnete die Tür des Postenkommandos und trat hinaus. Da klatschte ein Brief, der im Türspalt gesteckt war, zu Boden. Ein Brief! Ein Brief von der Aufschrift! Ja, ist schon gut. Leg ihn derweil auf die Treppe. Kurz zuvor war der Matrose nach Moos zum Schmied aufgebrochen, entschlossen, sich nun endlich Klarheit zu verschaffen. Zur nämlichen Zeit stieg Habicht die Treppe hinunter, hob den Brief auf, betrachtete ihn, zuckte die Achseln. Dann zog er sein Taschenmesser hervor, klappte es auf und öffnete pedantisch das Kuvert. Schließen Sie ab mit Ihrem erbärmlichen Leben. Will sagen, essen Sie noch einmal gut und saufen Sie tüchtig. In der Nacht vom 13. zum 14. wird die ganze Ortschaft in die Luft gehen. Der Matrose aber war draußen im Wind und kam sich endlich wieder wie ein Seemann vor. Da gewahrte er mitten auf dem Kirchplatz einen erlegten Hund. So scheußlich, dass man froh sein musste, dass er tot war. Ringsum standen schon einige Männer in ernstem Gespräch. Da liegt er. Ja, schon, aber das ist doch kein Wolf. Das nicht, aber ein Hund. Ein verwilderter Wolfshund. Der ist ebenso gefährlich wie ein Wolf. Das ist doch der Hund vom alten Kleinert. Na eben, den kenne ich doch. Ja, tut mir leid, wildernde Hunde werden erschossen. Was soll das sein? Der Wolf. Aber es ist nur ein Hund. Der Habergeier hat ihn heute früh erlegt. Ihr habt Sorgen. Das ist des Rätsels Lösung, gell? Ja, wenn es kein Wolf ist, dann ist es halt meistens ein Hund. Den grabt nur bald ein. Wenn der Binder daherkommt und sieht den da liegen, dann nimmt er ihn mit und wir haben ihn am Sonntag in der Schüssel. Habicht ging auf das Postenkommando, knallte die Tür zu und hatte schon den Hörer in der Hand. Ja, bitte das Landesgendarmerie-Postenkommando, Abteilung 10. Ja, Gendarmerieposten Schweigen, Wachtmeister Habicht. Wir brauchen Verstärkung. Na, womöglich noch heute. Ich habe Nachricht, dass man einen Anschlag auf die Ortschaft plant. Nein, anonym. In der Nacht von Freitag auf Samstag. Ja, keine Ahnung. Deshalb muss ich ja der Sache nachgehen. Unterdessen hatte der Matrose schon Moos erreicht. Der Schmied stand wieder wie beim letzten Mal hinter dem Schuppen und brannte Schnaps. Ich trinke auf die Bauerntrampeln. Ich habe eine Landarbeiterin gekannt. Die war direkt für mich, nach Maß gemacht. Braun war sie obendrein. Aber das ändert nicht viel an der Sache. Es ist nicht alles Achselhaar, was braun ist. Nur weiter. Ich höre noch gut. Also, dann hören Sie zu. Braun gebrannte Bauerntrampeln habe ich gern, mitsamt dem Acker, den Sie an den Waden haben. Denn ich liebe die Erde. Nicht die Heimat, sondern die Erde, den Lehm, aus dem ich meine Töpfe mache. Aber Scheiße zum Beispiel, die kann ich nicht ausstehen. Und schon gar nicht, wenn ich plötzlich riechen muss, dass mein eigener Vater, Gott hab ihn selig, drin ausgerutscht ist. Und deshalb bin ich hergekommen. Trink es noch einen Schnaps. Es war so ein ähnliches Wetter wie heute. Regenschauer, dann wieder Sonne, aber kein Schnee mehr. Nein. Die Front ist auch schon nahe gewesen und wir haben alle gewusst, dass es bald aus sein wird. Die meisten waren froh drüber. Und auch ich bin froh drüber gewesen. Und deshalb habe ich schon in aller Früh hinausgeschaut. Und da habe ich den Zug gesehen, die Fremdarbeiter von der Ortswacht eskortiert. Den Tag zuvor war nämlich ein Befehl ergangen, die Fremdarbeiter wären an die Bahn zu bringen und sie würden dort verladen und verschickt. Unsere Ortswacht, die war ein Teil vom Volkssturm. Die Ortswacht, das waren damals nur noch Viere. Der Schreckenschlager, der Rotschädel Vinzenz, der Höllerhansel, der was hinter die Ohren noch nass war, und natürlich der Habergeier, der Ortsgruppenleiter. Der hat die ganze Maskerade angeführt. Und wie ich da so hinausschaue, da sehe ich die Viere, wie sie die Fremdarbeiter zur Bahn eskortieren. Und das wird so circa um 7 Uhr gewesen sein. Also mein Vater war nicht bei der Ortswacht. Nein, der war nur beim Volkssturm. Ich habe sie also abmarschieren sehen. Der Vormittag, der war dann ganz ruhig und erst so um 11 hat drüben in Karldorf die Luftschutzsirene geheult und da bin ich mit dem Fernglas aufs Dach gestiegen, weil ich mir die Flieger hab anschauen wollen. Sind aber keine gekommen. Und ich wollte schon wieder heruntersteigen und da in dem Moment höre ich Schüsse. Ja, höre ich Schüsse knallen. Und wieder. Ich nehme mein Glas und schaue hinüber. Und 5 Männer sind aus dem Ziegelofen gekommen. Ich habe sie leider nicht erkennen können. Einer von ihnen, ein Alter, war ein Zivil. Und die anderen haben Volkssturm-Uniform getragen. Sie haben dauernd auf den Alten eingeredet. Und ich nehme an, das war ihr Herr Vater. Denn er ist dann auf einmal zur Töpferhütte hinauf und später mit Krampen und Schaufeln wiedergekommen. Er hat das Werkzeug an die anderen verteilt und dann sind sie alle zusammen wieder im Ziegelofen verschwunden. Ich habe gewartet. 2 Stunden. Und dann bin ich hinunter. Und die Männer haben Gewehre getragen? Natürlich. Jeder ein Karabiner. Ich glaube, auch der in Zivil hat einen gehabt. Jetzt brauche ich noch einen Schnaps. Ja. Der Herr Oberförster, der Gartenzwerg. Ich will ihm seinen Vollbart abrasieren. Das wäre bestimmt nicht schon. Aber wie schon gesagt, ich weiß nicht, ob sie es waren. Aber das Allerschönste, das wissen sie noch gar nicht. Die Ortswacht hat mit den ganzen Fremdarbeitern wieder heimgehen müssen. Die sind alle wieder abmarschiert. In der Nacht ist nämlich irgendwas auf der Strecke passiert. Jawohl. Jawohl. Der Zug, mit dem man die Arbeiter abtransportiert hat, ist niemals gefahren. Wie viele sind es denn gewesen? 5 oder 6. Überlegen Sie sich's gut. Überlegen Sie sich's gut, ob Sie etwas unternehmen wollen oder nicht. Was mich betrifft, Ich habe mich damit abgefunden, dass ich unter Mördern leben muss. Zur nämlichen Stunde nahm Maletta das schwarze Buch zur Hand und schlug es auf. Dass der Satan auf dreierlei Art die Lykantropos in seinem Netz erhält. Dass sie als Wölfe in tiefem Schlaf und Traum das Vieh zu beschädigen sich bedünken lassen, indessen aber nicht von ihrer Schlafstelle kommen, sondern ihr Meister dasjenige statt ihrer verrichtet, was ihre Fantasie ihnen vorstellt und zueignet. Der Meister also. Doch ich bin der Meister des Meisters. Der Matrose hatte den Schmied verlassen und stieg den Wald hinunter. Er überschritt die Brücke, bog in den Fahrweg zum Jägerhaus ein. Er las einen Ast auf, der quer auf dem Weg lag. Einen Prügel, wie man ihn hierzulande gut anwenden konnte. Und hieb in die dunkelnde Luft, dass es sauste und pfiff. Rechts am Hang oben sah er jemanden hinter Baumstämmen schleichen und huschen. Halt! Bleiben Sie stehen! Ich stehe schon. Was wollen Sie denn? Brechen Sie sich nicht die Beine. So lange wachsen Ihnen nicht mehr nach. Nur immer langsam. Du bist ja besoffen. Du riechst 10 Meter weit nach Sligowitz. Ich muss den Alois Habergeier sprechen. Den Volkssturmführer und Ortsgruppenleiter. Also, Heil Hitler! Der Habergeier hat für die Todesstrafe plädiert. Ich will ihm zeigen, dass die Prügelstrafe besser ist. Der Habergeier ist ja gar nicht daheim. So, so. Aber wo ist er denn alsdann? Im Wirtshaus wahrscheinlich. In der Stadt? Er hat was beim Landtag zu tun. Der Habergeier wird erst übermorgen wieder da sein. Der wird noch Abgeordneter werden. Und mich macht er nächstens zum Bürgermeister, hat er gesagt. Also, Strauß, nimm dich in Acht. Sonst hol ich den Tierarzt und lass dich kastrieren. Der Matrose stapfte nun rascher zum Jägerhaus. Aber Habergeier war wirklich nicht da. Im Garten des Jägerhauses kam er ein wenig vom Weg ab und stolperte über einen Wache haltenden, feisten Zwerg. Der Matrose hob seinen Stock, holte weit aus und da flog auch schon die gute Waffe durch die Landluft und mit splitterndem Knall zerplatzte der Schädel des Scheusals. Am folgenden Morgen, also am 13., kam die Verstärkung. 12 Gendarmen mit Karabinern, angeführt von einem 13. Maletta hatte sich mittlerweile entschlossen, dieser Gegend für immer den Rücken zu kehren. Befreit, fast überglücklich, atmete er auf und begann schon seine Koffer zu packen und war erstaunt, wie wenig er besaß und wie viel dieses Wenige wurde, sobald man es packte. Um 8.15 Uhr trat in der Traube der Stammtisch zusammen und es begann die außerordentliche Tagung des Gemeinderats. Wo ist denn der Habergeier? Der ist in der Stadt. Der hat doch heute seinen großen Tag. Ich habe euch noch gestern verständigen lassen. Denn der Habicht hat mich gebeten, ich soll mit euch reden. Er hat einen Brief bekommen. Der Ortschaft droht Gefahr. Was? Was sagst du da? Aber er müsst nicht erschrecken. Er sagt, wir brauchen keine Angst zu haben. Er hat schon 13 Mann Verstärkung da. Und wenn wir wachsam sind, kann nichts passieren. Ist es der Wolf? Ist der Wolf wieder da? Aber nein, das ist doch der Hund. Und außerdem, der schreibt doch keinen Brief. Es kann sich auch um einen Unfug handeln. Um eine Mystifikation, versteht ihr? Der Habicht kommt nachher selber rüber, der wird euch dann alles ganz genau erklären. Und jetzt könnten wir, bis er daherkommt, über den Antrag beraten, längs der Straße alle Kastanienbäume zu fällen. Um diese Zeit begann der Matrose dicht an der Mauer, an der er die Spuren der Projektile festgestellt hatte, zu graben. Es ging nicht allzu schwer. Das Erdreich war nur ganz oberflächlich gefroren. In einer Tiefe von einem Dreiviertelmeter stieß er auf ein Ding. Es war ein Schuh. Ein Arbeitsschuh aus der Kriegszeit mit hölzerner Sohle. Dem Schuh entwuchsen 2 Knochen. Dann kam das Knie, dann der Oberschenkel, dann das Becken und dann ein ganzes Nest von dicken weißen Würmern. Da schwang sich der Matrose aus der Grube, denn dieser Anblick reichte ihm fürs Erste. Und auch den Gendarmen musste er eigentlich reichen. als er plötzlich im Rücken ein Knirschen und Knacken vernahm. Die Mauer bewegte sich plötzlich, sie neigte sich langsam nach vor und da kippte sie schon auseinanderfallend vornüber und begrub mit einem dumpfen Knall den ganzen Saustall. Dass es bei uns in Schweigen ein bisschen modern wird. Ja, dass der Fremdenverkehr in Schwung kommt. Die Fahrbahn wäre gleich um einen Meter breiter, auf beiden Seiten einen halben Meter. Wenn ihr meine Meinung hören wollt, ich bin dagegen, dass man alle Bäume fällt. Und es ist mir völlig unbegreiflich, dass diesen Antrag ausgerechnet der Verschönerungsverein gestellt hat. Ich glaube, was schön ist, das wissen wir besser als du. Na was denn zum Beispiel? Ich lasse mich belehren. Licht, Luft und Sonne. Die Sonne muss lachen. Es handelt sich um den Ertrag und nicht um die Schönheit. Wenn die Bäume nur dastehen, dann sind sie für nichts. Sie werfen nichts ab. Aber wenn man sie fällt, dann hat man das Holz. Das kann man verkaufen. Also mir ist es recht. Von mir aus schneidet sie um. Aber das Holz, das könnte der Ukrut nicht kaufen. Wenn sie wollt, dann rede mit ihm. Um die nämliche Zeit erschien der Matrose wieder im Dorf und nahm wuchtigen Schrittes Kurs auf das Postenkommando. Ich muss mit dem Wachtmeister reden. Das geht nicht. Wir haben gerade Besprechung. Ich muss trotzdem mit ihm reden. Einen Moment. Ich werde ihn fragen. Sagen Sie ihm, ich habe eine Leiche gefunden. Was ist denn los? Der Herr Unfreund, er hat was gefunden. Nicht 10 Minuten hat man seine Ruhe. Was ist denn los? Im Ziegelofen liegt eine Leiche. Und weitere Leichen liegen vermutlich daneben. Wie haben Sie denn das herausbekommen? Ich habe nachgegraben. Nicht jetzt. Ich muss in die Traube zu einer Gemeinderatssitzung. Kommen Sie am Nachmittag wieder. Er kehrte dem Matrosen jäh den Rücken und knallte hinter sich die Tür ins Schloss. Die Herren Stammtischbrüder tagten noch immer. Das ist die Bezirksstraße, wenn ich nicht irre. Die zu verbreitern ist doch nicht unsere Sache. Das stimmt. Aber die Bäume, die gehen doch uns an. Und die sind nicht mehr zeitgemäß. Die müssen weg. Die ganze Fassade habe ich herrichten lassen. Aber die Fremden, die sehen das gar nicht. Die fahren vorbei den ganzen Sommer, keine Übernachtung. Und nur weil die depperten Bäume davor stehen und alles verdecken. Schneid's es um. Wir stimmen ab. Sie hoben die Hände und hatten eben den Beschluss gefasst, alle Bäume längs der Straße umzuschneiden, als sie vom Torweg her heftige Schritte vernahmen. Die Tür flog auf und der Matrose trat herein. Sie möchten Ihr Schweinernes haben. Danke, hab schon gegessen. Na, ihr Lumpen, da sitzt ihr ja alle. Ist euer Bandenchef noch immer in der Stadt? Ich will ihm seinen Vollbart abrasieren. Ich möchte sehen, was da für ein Arsch dahinter steckt. Da bleibt sitzen. Ich setz mich zu euch. Einmal im Leben mache ich euch die Ehre und setz mich zu euch. Und der Binder bringt mir einen großen Slivovitz. Den wollen wir auf das Seelenheil der Toten trinken. Ja, und was soll mit dem Schweinebraten geschehen? Na, den stecken Sie sich an den Hut. Ich bin seit heute Vegetarier. Als dann zum Wohl der Toten. Und auf die Zukunft, auf die Freiheit und den Frieden und was sonst noch wackelt. Denn das alles fußt auf der Vergangenheit und die gibt nach. Alle sind ahnungslos, alle sind hier unschuldig. Um was handelt es sich? Um sogenannte Fremdarbeiter, Untermenschen, wie ihr sie genannt habt. Waren hier welche? Ja oder nein? Mein Gott, was liegt da schon alles dazwischen? Ja, schon möglich, dass vorübergehend welche da waren. Ja, aber natürlich, erinner dich doch. Du selber hast doch einen auf dem Hof gehabt. Und auch du. Und mir scheint auch beim Fuchsenschneider ist einer gewesen. Bei mir war auch einer. Ich hätte ihm am liebsten das Kreuz abgetreten, dem Lothar. Der ist richtig. Der macht aus seinem Herzen keine Mördergrube. Also, 6 im Ganzen. Oder vielleicht 7? 6 waren es. Warum willst du das wissen? Das werden Sie sofort erfahren. Aber vorher möchte ich Sie darauf aufmerksam machen, dass wir miteinander nicht per Du sind. Kann sich vielleicht noch jemand erinnern, was im Frühling 1945 die Ortswacht mit diesen 6 Fremdarbeitern gemacht hat? Ortswacht? Sie meinen den Volkssturm? Nein, ich meine die Ortswacht. Aber erinnere dich doch, die Ortswacht. Du selber hast sie doch damals ins Leben gerufen. Der Höller, der Schreckenschlager, der Rotschädel, Vinzenz, die waren die Ortswacht. Und der Habergeier hat sie angeführt. Ja, der Herr Ortsgruppenleiter. Halt's mal und misch dich nicht rein. Wir müssen zusammenhalten und Ruhe bewahren. Der Zugereiste da hat etwas vor. Aha, das merken Sie schon langsam. Ihr werdet den Gendarmen schippen helfen, gräben und Gräber ausheben. Das macht euch doch Spaß. Den Gendarmen? Jawohl, den Gendarmen. 15 Stück sind heute da. Das trifft sich gut. Weil das Dorf in die Luft fliegen soll. Das wird es auch gleich tun. Also, die Ortswacht hat es gegeben. Und im Frühling 1945 hat diese Ortswacht, angeführt von Alois Habergeier, die bewussten 6 Fremdarbeiter zur Bahn eskortiert. Stimmt es? Jawohl. Das war damals, als die vielen Flieger überschwemmt waren. Also, die Ortswacht hat die 6 Fremdarbeiter zur Bahn eskortiert. Und was ist dann geschehen? Daran kann sich niemand mehr erinnern? Was? Na, in Karldorf hat man sie einem Transport übergeben. Ja, Schmarrn. Stimmt ja gar nicht. In Karldorf ist kein Zug bereitgestanden, denn die Strecke war an diesem Tag blockiert. Die Übermenschen sind mit ihren Untermenschen wieder abgezogen. Was? Das weiß ich ja gar nicht. Wo sollten die hingekommen sein? Ach, eben, das frag ich ja. Sie haben uns gar nichts zu fragen. Die Ortswacht wird sie eben freigelassen haben. Und überhaupt, was geht denn das hier an? Was mich das angeht, dieser Saustall geht jeden was an. Also auch mich. Teufel, das stinkt. Aha, jetzt riechen sie es endlich. Kommen wir zum Ende. Die 6 Fremdarbeiter liegen im Ziegelofen, begraben. Eure Ortswacht hat sie dort erschossen. Das habe ich nicht gewusst. Ich habe wohl gewusst, dass damals so allerhand los war, aber das habe ich nicht gewusst. Das nicht. Man soll die Toten ruhen lassen. Mein Bub, der Schreckenschlager, der Rotschädel, alle sind tot. Und Ihr Vater ist ja schließlich auch dabei gewesen. Ja, mein Vater war auch dabei. Wieso wissen Sie das? Ich? Wieso? Ja, Sie haben es doch eben gesagt. Mir scheint, da wissen mehrere davon. Und weil wir gerade von den Toten sprechen, den Schreckenschlager, den hat euer Rotschädel Vinzenz gekillt, weil der Alte geschwätzt hat. Und der Ortsgruppenleiter ist vor dem Abtritt Schmiere gestanden. Durchs Häuselfenster ist er ausgestiegen, durchs Häuselfenster wieder eingestiegen. Und der Habergeier hat die Häuseltür bewacht. Und war schon an der Tür und war schon draußen. Und draußen im Torweg stieß er mit Habicht zusammen. Obacht geben, Gemeinderatssitzung. Wenn man sie mit mir verwechselt, lüncht man sie. Als der Matrose sein Haus erreichte und gerade bemerkte, dass er vergessen hatte, die Tür zu versperren, wurde aus dem Wald herab auf ihn geschossen. Das Projektil schlug dicht an seiner Schulter in den Türstock. Mit weit aufgerissenen Augen fuhr er herum. Jedoch im Hause erwartete ihn die zweite Überraschung. Im Dunkel des Hauses verbarg sich ein Mann. Und der kam nun zum Vorschein. Um Gottes Willen, was ist passiert? Zum Teufel, was machen denn Sie da? Die Tür war offen, da bin ich eingetreten, denn ich habe geglaubt, Sie sind daheim. Schweinehunde sind das. Ja, kommen Sie lieber herein, sonst geschieht noch ein Unglück. Hat das am Ende Ihnen gegolten? Wenn der ein klein wenig früher abgedrückt hätte, so wäre diese Öffnung jetzt in meinem Rücken. Und das wäre dann ein Jagdunfall, verstehen Sie? Das würde mir sogar von einem Totenschein bestätigt werden. Aber um Himmels Willen, warum denn? Was ist Amtsgeheimnis? Ich wollte Sie noch einmal sehen. Ich reise nämlich morgen ab, und zwar für immer. Ich habe dieses Nest bis oben hin. Ich habe hier nichts als Unglück. So viel Unglück wie hier habe ich noch nirgends gehabt. Ich trage es mit mir herum wie eine Krankheit und ich übertrage es auf andere. Wenn ich jetzt zu Habicht gehe, dann schleicht der Meisterschütze aus dem Wald herunter und stochert das Projektil aus dem Türstock heraus. Hören Sie nicht zu? Ich habe gesagt, dass mein Unglück ansteckend ist. Ob ich will oder nicht, ich bringe in letzter Zeit Unglück. Auch Ihnen habe ich Unglück gebracht. Reden Sie doch keinen Quatsch daher. Wenn ich mich erschießen lasse, sind nicht Sie daran schuld. Und wenn ich so blöd bin, dann ist es nicht schade um mich. Ich habe gelitten. Von Anfang an. Und der Krieg hat mir dann den Riss gegeben. Es war in einem Steinbruch. Wir hatten Befehl, ein paar Leute zusammenzuschießen. 150 Personen oder auch 250. Frauen, Kinder, alte Männer, ein ganzes Dorf. Sie hatten uns nichts getan. Sie waren uns nur im Weg, also mussten sie erschossen werden. Keiner von uns hat Anspruch erhoben. 50 kräftige Männer haben gehorcht. 50 Männer, dem einen Herrn Leutnant, den einer allein hätte umlegen können. Seither weiß ich, dass ich damals auf mich selbst geschossen habe. Erinnern Sie sich an unsere erste Begegnung? Ich habe gesagt, schau an, da ist ja ein Mensch. Dann habe ich mich vorgestellt, wir haben einander die Hände gereicht. Ich bin eine Null. Ich habe nie die Kraft gehabt, ein Mensch zu sein. Sie aber haben die Kraft. Und Sie sind auch ein Mensch. Und wenn Sie leben, habe ich nicht ganz umsonst gelitten. Denn Sie sind mein Ich. Mein verloren gegangenes, besseres Ich. Das, was ich immer zu werden beabsichtigt habe. Wenn ich Ihr gutes Ich bin, dann sind Sie vielleicht mein schlechtes Ich. Das Ich, das ich fürchte. Dann sind wir sozusagen alte Bekannte. Ich bin der Untergang, ich bin das Nichts. Ich muss noch zum Friseur gehen. Ja. Ich muss auch in die Ortschaft hinunter, zur Gendarmerie. Wir können miteinander gehen. Ich werde mit Ihnen nicht Schritt halten können. Ich war nämlich krank. Und ich bin noch recht schwach auf den Beinen. Und Sie wissen ja, meine Gesellschaft bringt Unglück. Also, dann leben Sie wohl. Maletta stand und blickte ihm nach, wie er rasch den Wiesenweg hinuntertrabte. Und in diesem Moment begann es in Schweigen Mittag zu läuten. Habicht sitzt allein an seinem Schreibtisch. Inzwischen durchstreifen die 13 Gendarmen das Dorf. Sie geben den nächtlichen Ausnahmezustand bekannt. Doch die Höllenmaschine, nach welcher sie suchen, finden sie nicht. Im nämlichen Augenblick kommt der Matrose herein. Na, was ist mit Ihrer Lech? Mit meiner hätte es bald Scherereien gegeben. Man hat soeben aus dem Wald auf mich geschossen. Sie sind ja verrückt. Sie sind ein Gespenst. Erstens war bei dem Vorfall ein Zeuge zugegen. Zweitens steckt die Kugel noch im Türstock. Aber es geht leider noch weiter. Denn drittens liegen im Ziegelofen 6 Leichen begraben. 6 Fremdarbeiter, die ihr Ende des Krieges gekillt habt. Viertens lebt in Moos ein alter Schmied, der kann eine aufschlussreiche Geschichte erzählen. Und fünftens fliegen Sie jetzt selber auf. Denn jetzt erstatte ich, weil ich verrückt bin und weil ich noch lebe, Anzeige gegen den ehemaligen Ortsgruppenleiter von Schweigen, den hochverehrten Jäger Alois Habergeier, wegen 6-fachen Mordes und Anstiftung weiterer Morde. Na, Sie sind wirklich verrückt. Ich werde sofort um die Rettung telefonieren. Bis die daherkommt, spreche ich mit dem Landesgendarmerie-Postenkommando oder mit dem Innenministerium oder am besten gleich mit der Staatsanwaltschaft. Sie? Ja, ich. Nicht Loch. Wer sind Sie denn, Herr? Auch zu meinem Bedauern ein Staatsbürger. Bürger eines Kulturstaates. Telefonieren zum Beispiel können wir schon. Nein, können Sie nicht. Von Schweigen aus nicht. Die Leitung ist seit heute Morgen unterbrochen. Ach so? Mhm. Ah, da haben wir Pech. Da kann man also auch die Rettung nicht verständigen? Mhm. Im Frühling 45. Da war ich gar nicht in Schweigen. Das geht mir nichts an. Hat ein Verein, der sich Ortswacht genannt hat, im Ziegelofen 6 Fremdarbeiter erschossen. Glaube nicht. Überzeugen Sie sich, Sie liegen noch dort. Die kann genauso gut wie andere erschossen haben. Und vergangenen Herbst hat ein ehemaliges Mitglied der Ortswacht zu schwätzen begonnen, weil es plötzlich Angst bekommen hat. Und daraufhin hat Alois Habergeier... Schweigen Sie! Schweigen Sie! Ein Wort noch. Und Sie können was erleben. Ich nehme Sie fest, ich zeige Sie an, wegen Ihrer Führung der Behörden. Unverleumdung. Hören Sie zu, Sie Scheißkerl. Daraufhin hat Alois Habergeier seinen Gefolgsmann Rotschädel Vinzenz beauftragt, den alten Schreckenschlager zu beseitigen. Und wie sich das abgespielt hat, das wissen Sie selbst. Ich weiß von nichts, ich weiß von gar nichts. Sie haben ein Menschenleben auf dem Gewissen. Ich hab gar kein Gewissen. Wo geht denn da hin in meinem Beruf? Hören Sie zu, Sie Schweinehund. Ich verlange, dass Sie den Habergeier verhaften. Tut mir leid, das kann ich nicht. Der Alois Habergeier ist in Moon. Wie? Ja. Seit heute ist er in Moon. Denn seit heute ist er Landtagsabgeordneter. Und am Landtag will ich mir nicht die Finger verbrennen. Und die Leichen und was sie da sonst noch aufgedeckt haben, das sind keine Beweise. Das reicht alles nicht aus, seine Immunität aufzuheben. Es wird etwas Fürchterliches geschehen. Nicht heute, auch nicht morgen, aber eines Tages. Von mir aus, da lebe ich nicht mehr. Der Matrose erreichte sein Haus und sperrte die Tür auf. Und im Türstock befand sich ein riesiges Loch und grinste ihn an. Dieses Beweisstück ist also beim Teufel. Und auf den Leichen liegt bereits die Mauer. Fort. Nur fort aus dieser sogenannten Heimat. Wer bin ich denn? Was habe ich hier noch verloren? Muss ich hier Misthaufen umwühlen, Leichen ausgraben und mich dann auch noch erschießen lassen? Aber was dieser Maletta vermag, das vermag ich wohl auch noch. Er holte zwei Koffer vom Boden, reinigte sie und packte schon ein, was man für eine Reise benötigt. Er durchwühlte ein Chaos, suchte zusammen, musterte aus und stieß das Unbrauchbare mit dem Fuß beiseite. Freilich leben bedeutet verantwortlich sein. Aber nicht für alles. Ich habe angezeigt, was anzuzeigen war, und zwar bei der Stelle, die zuständig ist. Was soll ich noch mehr? Am besten Feuer legen. Nach mir die Sintflut oder das tausendjährige Reich der Verbrecher oder die motorisierte und mechanisierte Verblödung oder eine Diktatur der Gartenzwerge. Er sah um sich, als suche er noch etwas und bemerkte plötzlich das verblasste Bild der Mutter, das ihn schon längere Zeit zu beobachten schien. Er nahm das Bild aus dem Rahmen, um es zuoberst in den Koffer zu legen, und hatte auf einmal einen gefalteten Brief in der Hand, der an die Hinterseite des Bildes geklebt war. Es war die Schrift des Vaters. Mein heißgeliebter Sohn, etwas Grauenhaftes ist geschehen. Ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll, denn ich traue mich, mein Gewehr nicht wieder ausgraben. Ich hab's, wie die Russen hier einmarschiert sind, im Schuppen vergraben, an einer Stelle, wo es trocken ist. Du wirst dich jetzt fragen, warum ich nicht mehr weiterleben will. Du würdest aber auch nicht weiterleben wollen, wenn dir so etwas passieren tät, was mir passiert ist. Wir haben nämlich Freitag vor 8 Tagen unten im Ziegelofen 6 Männer erschossen. Fremdarbeiter, die hier bei den Bauern gearbeitet haben. Der eine, was mein Vorgesetzter ist, der hat gesagt, jetzt machen wir hier eine Schießbude auf. Das wird lustig. Und weil wir immer wieder schlecht getroffen haben, ist es lange hergegangen, bis sie tot waren. Dann bin ich herauf und hab Krampen und Schaufeln geholt. Und wir haben sie an Ort und Stelle eingegraben. Und da habe ich plötzlich gewusst, dass ich mich umbringen muss. Denn das Grauenhafte war ja das, dass es uns beim Schießen wie ein Rausch gepackt hat. Der Matrose nahm die Waffe in Besitz. Dieses schwere, harte, kalte, nachtblaue Ding. Es war ein Karabiner. Und er schien auch noch intakt zu sein. Er war vorschriftsmäßig konserviert. Nur an wenigen Stellen hatte er Rost angesetzt. Die Waffe. Bravo, Alter. Auge um Auge, Zahn um Zahn. 6 Opfer, aber nur 5 Mörder. Und erst 4 von ihnen sind gerichtet. Die letzte Nacht in dieser undurchsichtigen Geschichte ist angebrochen. Die letzte, ehe sich der Ring aus Ackerbau und Viehzucht um die kleine Landgemeinde wieder schließen wird. Ferdinand Zitter entlässt Fräulein Irma. Dann schließt er den Laden, denn das Ausgehverbot tritt in 15 Minuten in Kraft. Die letzte Kundschaft ist Karl Maletta gewesen. Und er hat sich diesmal nicht nur die Haare schneiden, sondern ausnahmsweise auch rasieren lassen. Bald danach legte sich Maletta schlafen. Seine Koffer waren gepackt und alles bereit und die Weckeruhr auf 4 gestellt. Die Wände der Mansarde waren kahl und weiß, denn er hatte zum Kehraus die Fotografien heruntergerissen und im Ofen nach und nach verbrannt. Die letzte Nacht in Schweigen. Vielleicht die letzte Nacht in einem Bett. Wo ich morgen schlafen werde, weiß ich nicht. Aber heute bin ich noch hier. Und es ist sogar warm. Vater unser, der du bist in dem Himmel, geheiligt werde dein Name. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes. Das kann nicht stimmen. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Herrgott, steh mir bei. Herrgott, erlöse mich. Seit seiner Kindheit hatte er nicht mehr gebetet. Dann fühlte er langsam den Schlaf über sich kommen. Er lag in seinem Bett gefangen und plötzlich spürte er, dass der Wolf bei ihm im Bett lag und hörte ihn auch gleichzeitig wie einen Nachthimmel über sich heulen. Dann machte er Licht, sprang aus dem Bett, fuhr in die Kleider. Dann riss er die Tür auf, rannte die Treppe hinunter und stürzte kopflos dem Heulen entgegen, dem Heulen des Wolfes. Und zur gleichen Zeit saß der Matrose noch immer am Esstisch unter der Lampe, und auf dem Tische lagen vier Dinge und blickten ihn an. Sein Reisepass, das Bild seiner Mutter, der Brief seines Vaters und der gereinigte und schussbereite Karabiner. Er entsicherte die Waffe, lud sie durch, schraubte die Lampe herunter, löschte sie aus und war ein Teil der Finsternis geworden. Zur nämlichen Zeit hatten Habicht und Schober auf einem Kontrollgang den Waldrand über der Töpferhütte erreicht. Was wollen wir da? Der Matrose. Du glaubst, der Matrose? Ich weiß es nicht. Möglich ist alles. Warten wir hier. Auf was denn? Ich weiß es nicht. Bleib da stehen und pass auf. Ich steig hinunter und versteck mich hinterm Schuppen. Der Matrose aber war inzwischen aus der Tür getreten und stand nun reglos in der Finsternis. Vor sich das Tal und hinter sich das Haus. Er hob den Karabiner und wandte sich dem Wege zu, denn er fühlte plötzlich, dass vom Tal her etwas auf ihn zukam. Da legte er den Karabiner an und zielte und krümmte schon den Finger und drückte ab. Gerade als sich das Unding dicht vor ihm wandte und mit einem Aufschrei ein paar Arme in die Luft warf, und sah den Kerl gegen Schweigen in das Dunkel kippen. Der Matrose schleuderte das Gewehr in hohem Bogen nach dem Tal hin und hörte es in dem gleichen Augenblick, in welchem die Schritte die Ecke des Hauses erreichten und der Strahl einer Taschenlampe hinter ihm aufblitzte, weit unten an der Böschung ins Gestrüpp fallen. Hey! Wer ist das? Wachtmeister Habicht. Wer hat da geschossen? Waren das Sie? Und was ist da eben durch die Luft geflogen? Das frage ich Sie. Sie passen ja auf. Ich bin gerade aus dem Haus gerannt. Stimmt nicht. Ich bin vor der Tür gestanden. Ach so, und was wollten Sie dort? Was ich dort wollte? Ja, wenn ich das wüsste. Ich habe ein ebenso schlechtes Gedächtnis wie Sie. Wachtmeister! Jesus Maria, da liegt ja schon einer. Wer ist es? Der Fotograf. Wie kommt denn der da her? Tot? Ja, da schauen Sie her, ein Genickschuss. Mit Absicht brächte man es gar nicht zusammen. Nein, so sicher trifft nur der Zufall. Na, Schober, bekommen wir beide jetzt Orden? Sicher, aber ich habe in die Luft geschossen. Aber ja, ich habe ihn niedergeknallt. Wer denn sonst? Ich habe ihn erst angerufen, dann habe ich geschossen. Ja, Sie haben ihn angerufen, das habe ich gehört. Ich glaube, wir haben die Höllenmaschine entschärft. Etwa 6 Stunden später zeigte sich hinter den Hügeln südöstlich von Kahldorf ein schmaler Streifen dunkelroter Dämmerung. Den Toten hatte man inzwischen fortgeschafft, denn die Untersuchung war so gut wie abgeschlossen und nur noch unklar, was Maletta hier heraufgetrieben hatte. Wachtmeister Habicht war geblieben. Was glauben Sie, was er gerade bei Ihnen gewollt hat? Er wollte durch mich in die Freiheit. Oh. Das ist ihm geglückt. Er hat die Kugel abbekommen, die für mich bestimmt war. Mit anderen Worten, er hat mir das Leben gerettet. Glauben Sie, dass Sie das Leben verdienen? Ich weiß noch nicht, ob Leben besser ist als Todsein. Ich habe noch nicht ausprobiert, wie Todsein ist. Was ist das für ein Brief? Das? Ein Abschiedsbrief von meinem Vater. Geben Sie her. Halt, den stecke ich zu mir. Und ich bitte Sie jetzt, mich zum Jägerhaus zu begleiten. Denn eine Sache ist noch unerledigt. Und da es nicht sicher ist, dass ich mein Leben verdiene, und weil mir ein reines Gewissen auch wertvoller ist, setze ich mein Leben jetzt aufs Spiel. Sie wandten sich westwärts. Das Morgenrot sah ihnen nach. Links unter ihnen rauschte der Bach durch den Graben und vom Lagerplatz des Sägewerks unten strömte der Duft der frisch geschnittenen Bretter direkt auf sie zu. Ich werde jetzt vorausgehen. Verstecken Sie sich bitte hinterm Gartenzaun. Und wenn ich in 20 Minuten nicht wieder zurück bin, dann schauen Sie nach. Sie machen sich auch keinen Blödsinn. Haben Sie Angst um mich? Noch was. Wo haben Sie die Waffe hingeworfen? Ich will sie verschwinden lassen. Wegen der Kinder. Es ist ein Karabiner. Er muss ein wenig über dem Bergrutsch an der Böschung liegen. Und sollte ich wieder herauskommen, so lassen Sie sich bitte nicht gleich sehen. Warten Sie, bis ich im Schuppen vorbei und wieder im Wald bin. Der Matrose schritt an den Wirtschaftsgebäuden vorbei auf das Haus zu, dessen Fenster hell erleuchtet waren. Drüben im Garten sah er die schwarze Zusammenrottung der Zwerge. Auf ihren Zipfelmützen spießten sie den Morgen auf. Die Großen kann man killen, aber die Masse der Kleinen ist unüberwindlich. Daran beißt man sich die Zähne aus. Das ist die Diktatur der Gartenzwerge. Er klopfte an. Eine Magd machte auf. In der Stube befand sich in langen Flanellunterhosen ein wildfremder Mann. Der Bart war abrasiert. Der Matrose glaubte umzufallen. Geh ja, da schauen's. Ich hab mir den Bart abrasiert. Man fällt mit so einem Vollbart in der Stadt so auf. Was gibt's denn? Ja, ich reise heute Morgen ab und da wollte ich vorher unseren Landrat begrüßen und ihn fragen, ob er mir behilflich sein könnte. Geh ja, das ist jetzt schnell gegangen. Durch Todesfall ist nämlich ein Sitz frei geworden und da bin ich so hineingerutscht. Ja, ich hab da so ein Schreiben von meinem gottseligen Vater. Mein Vater berichtet darin von einem Massaker, das die Ortswacht von Schweigen an Fremdarbeitern veranstaltet hat. Habergeier, ein brennendes Streichholz zwischen den Fingern, war gerade im Begriff, die Pfeife anzurauchen. Nun wurde er starr. Die Flamme leckte ihm über die Finger. Er ließ das Streichholz los. Es fiel zu Boden. Aha, Sie haben begriffen, um was es sich handelt. Na, das ist ja fein. Na, reden wir gleich Deutsch. Sie Lump, Sie Schwerverbrecher, Sie sechsfacher Mörder und Sie Chamäleon, das nach Bedarf die Farbe wechselt. Sie können mich ja nicht beleidigen. Na eben, Sie sind ja immun. Das vereinfacht die Sache. Also hören Sie zu. Machen Sie nur Ihre Schweinsohren auf. Ich habe gestern im Ziegelofen gegraben und ich habe gefunden, wonach ich gesucht habe. Verstehen Sie mich? Sechs sind es gewesen. Sechs arme Teufel, und die kommen jetzt. Die werden ins Jägerhaus einziehen. Mein Gott, die alten Geschichten. Das liegt alles so weit zurück, dass es gar nicht mehr wahr ist. Und schließlich war Krieg. Alles ist drunter und drüber gegangen. Was hätten wir denn machen sollen mit den Fremden? Sie glauben also, vollkommen richtig gehandelt zu haben. Aber ja, gewiss. Es kommt auf die Umstände an. Ja, Sie fühlen sich frei von Schuld. Ich fühle mich schuldlos. Ja, da kann man gar nichts machen. Und wie war das mit dem Schreckenschlager? Ich habe euch damals auf der Brücke bei den Eichen sprechen hören. Ah, Sie sind das gewesen. Na, den Schreckenschlager hat doch dieser Vagabund erschlagen. Wer? Na, der... Ihr Rotschädel, Vinzenz! Ich bin gekommen, um Sie zu erschlagen, denn ich habe gehofft, einem Mann gegenüberzutreten, aber seit der Bart gefallen ist, grinst mich nur ein Arsch mit Ohren an! Sonst nichts! Sie Zwerg unter Zwergen, was machen Sie denn eigentlich beim Landtag? Bewachen Sie dort auch die Häuseltüren! Ich übergebe jetzt den Fall dem Staatsanwalt! Beweise habe ich genug und dann Schluss mit Ihnen, Sie unappetitliches Loch! Er drehte sich um. Er ging aus der Stube hinaus und sah noch aus dem Augenwinkel die Bewegung, mit der der Jäger nach dem Gewehr griff. Und nun der Hof, 70 bis 80 Schritt lang, genug für den, der ihn in Todesangst durchschreiten muss. Es ist Samstag, der 14. Februar, 7.15 Uhr, und der Matrose geht langsamen Schrittes über den Hof. Geh schneller. Nein, geh langsam. Lass ihm Zeit zu zielen. Noch 20 Schritte. Geh schneller, Idiot. Noch 15 Schritte. Jetzt wird er es tun. Noch 10 Schritte. Noch 7. Noch 4. Er bog um die Ecke und hörte plötzlich hinter sich zwei Stimmen sprechen. Guten Morgen, Jäger. Guten Morgen, Wachtmeister. Ein neues Gewehr? Aber wo, mein altes? Ich hab mir nur ein Zielfernrohr montieren lassen. Schau her da, ist das nicht direkt zum Weinen? Da hat mir einer meinen größten Zwerg zertrümmert. Ja, sowas wird doch geahndet, gell? Wie heißt denn das geschwind? Deine Sorgen möchte ich haben. Böswillige Sachbeschädigung heißt das. Da aber brach nun das Letzte, das Lachen, hervor, schoss plötzlich wie ein Springquell die Kehle hoch, überschlug sich ihm schallend im Schädel, riss dem Matrosen das Maul auf und drängte ihm Tränen in die Augen. Er stopfte seine Pfeife, entfachte sodann das Feuerzeug, nahm als Fidibus den Abschiedsbrief des Vaters und rauchte sich auf diese Art die Pfeife an. Paffend schritt er durch den Wald zurück, überlegte, welchen Zug er nehmen könnte. Die Wolfshaut. Hörspiel in zwei Teilen nach dem Roman von Hans Lebert. Für das Radio bearbeitet von Helmut Peschiner. Zweiter Teil. Doch ward ich vom Vater versprengt. Seine Spur verlor ich, je länger ich forschte. Eines Wolfes Fell nur traf ich im Forst. Leer lag das vor mir. Den Vater fand ich nicht. Die Rollen und ihre Darsteller waren: Erzähler Peter Matitsch, Matrose Michael König, Maletta Ernst Konarek, Binder Wirt Götz Kaufmann, Hertha Binder Jaschka Lemmert, Habergeier Wolfgang Hübsch, Rotschädel Wolfgang Böck, Fräulein Jacobi Uli Meier, Schmidt Fritz Mulier, Habicht Heribert Sasse, Sträfling Helmut Bohatsch, Schober Hermann Scheidel-Eder. In weiteren Rollen Leo Braune, Gerhard Dorfer, Fritz von Friedel, Karl Menrath, Peter Strauß, Hannes Tannheiser und Peter Urey. Musik Max Nagel, Regieassistenz Maria Lind, Schnitt Stefan Wirtitsch, Ton Hertha Werner, Regie Robert Matejka. Produktion Norddeutscher Rundfunk mit Deutschlandradio Kultur und dem Österreichischen Rundfunk 2005.